Yeah, yeah. Meine Kettenreime schwächen deine Lebensweise, da ich echtes schreibe und letztendlich deine Fäden leite. Tu nur kläglich weinen, dir würde eh nichts bleiben, denn bin ich mit dir fertig, wirst du ewig schweigen. Pass auf, ich klatsch auch so mit einem bemittelten Abschaum. Ich bin krank drauf und lass auch nicht dich über behinderten Spaß aus. Ich nehme die Gun und lege den Lauf an deine Schläfe, weder die Angst noch dein Geflebe, der Empathie bei mir belebe nicht. Binde dich los von deinem Knebel und bringe dich zum Tod mit nur einem Hebel. Du kleine Fotze, ich bin Psychopath, schieß mir nach, doch deshalb höre ich nie auf mit diesen ihren Parts. Du Hypokrat, Dergo, ein Heuchler ohne Würde, ich bin wie Feuer, das Inferno. Eine ungeheuer hohe lodernde Hürde mit tobenden Stimmen, bedrohend und türmend. Erhoben sich führend die Kugeln, um dich als Toten zu küren. Ich habe dich nur Hund, du Sohn einer Hure ohne Würde. Unser Talent subliminal, die Psyche zu beherrschen. Übereifrige Synapsen unterschwellig zu verderben. Wenn uns sich zieht jedes erwärmende Gefühl von dann. Unsere Sprache ist eine Entwertung deiner trüblichen Gedanken. Unser Talent subliminal, die Psyche zu beherrschen. Übereifrige Synapsen unterschwellig zu verderben. Wenn du uns siehst, zieht jedes erwärmende Gefühl von dann. Denn unsere Sprache ist eine Entwertung deiner trüblichen Gedanken. Ach, ich weiß nicht, irgendwie ist mir alles recht. Solange man mir nicht auf den Geist geht oder redet schlecht, so lebe ich einfach weiter in dem Treibhauseffekt. Aber fühle mich gut und es passt alles perfekt. Ja, der Stoff lässt mich Wochen weder schlafen noch rasten. Will dem Kopf allerdings sagen, ich soll's lassen. Ach, sei still, ich muss nichts. Würde mich noch nicht mal fragen, wie das kam, weil ich sowieso nichts anderes will. In dem Trip lebe ich ewig und bewege mich in musikalisch hörbarer Ebene der Seele, weil mein Galgenhumor einen Strick wirklich aufgehängten Themen jedes Leben an den Sprich. Wörtlich Seiden in Fäden erwirkt. Auf dem Beat werden Flowtext-Stimme im Prinzip durch das Partizipieren erst zur stimmigen Musik. So lass mich mal machen, ich bin Freak, ich bin drauf, ich tick aus, weil ich so aus meiner Depression feature. Unser Talent subliminal, die Psyche zu beherrschen, übereifrige Synapsen unterschwellig zu verderben. Wenn du uns siehst, sieht jedes wärmende Gefühl von dannen, denn unsere Sprache ist eine Entwertung deiner trüblichen Gedanken. Unser Talent subliminal, die Psyche zu beherrschen, übereifrige Synapsen unterschwellig zu verderben. Wenn uns siehst, sieht jedes erwärmende Gefühl von dannen. Unsere Sprache ist eine Entwertung deiner trüblichen Gedanken. Unser Talent subliminal, die Psyche zu beherrschen, übereifrige Synapsen unterschwellig zu verderben. Wenn du uns siehst, sieht jedes wärmende Gefühl von dannen, denn unsere Sprache ist eine Entwertung deiner trüblichen Gedanken. Unser Talent subliminal, die Psyche zu beherrschen, übereifrige Synapsen unterschwellig zu verderben. Wenn uns siehst, sieht jedes wärmende Gefühl von dannen. Unsere Sprache ist eine Entwertung deiner trüblichen Gedanken.